Commander Pirks? Ja, Sie wollten mich sprechen. Ganz recht. Danke, dass Sie gekommen sind. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich bin jetzt für niemanden zu erreichen. Natürlich, Herr Direktor. Commander, ich möchte Ihnen einen bestimmten originellen Vorschlag unterbreiten. Eine Art Experiment. Zunächst möchte ich Sie jedoch bitten, über das, was ich Ihnen jetzt sage, Diskretion zu bewahren, auch wenn Sie den Vorschlag ablehnen sollten. Sind Sie damit einverstanden? Nein, es sei denn, Sie verraten mir etwas mehr. Das hätte ich mir eigentlich denken können, nach dem, was ich über Sie gehört habe. Zigarette? Nein, danke. Es handelt sich um einen Versuchsflug, einen Flug Erde-Erde. Eine Schleife? Ja. Mit Saturnumkreisung und Abschuss neuer automatischer Satelliten auf eine stationäre Umlaufbahn. Das ist doch aber das Unternehmen Joviana. Ganz recht. Ein Teil davon, was die Satelliten anlangt. Das Raumschiff gehört ebenfalls der COMSEC. Das Projekt steht unter dem Patronat der UNESCO. Wie Sie wissen, repräsentiere ich diese Institution. Wir haben zwar unsere eigenen Piloten und Navigatoren, aber unsere Wahl ist auf Sie gefallen, weil hier noch ein zusätzlicher Faktor mitspielt, nämlich die Mannschaft. Was ist mit dieser Mannschaft? Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, gibt es schon seit Jahren die Möglichkeit, Automaten zu bauen, die den Menschen immer besser ersetzen, die ihm auf vielen Gebieten sogar ebenbürtig sind. Bisher wurden sie stationär installiert, wegen ihres Gewichts und ihrer Abmessung. Aber fast gleichzeitig hat die Physik der festen Körper in den Vereinigten Staaten und in der UdSSR die nächste Etappe der Mikrominiaturisierung eröffnet, die Molekularetappe. Es wurden versuchsweise Prototypen von kristallinen Systemen hergestellt, die dem menschlichen Gehirn gleichkommen. Eine Reihe amerikanischer Firmen hat für ihre Konstruktion bereits Patente angemeldet und möchte nun die Produktion von menschenähnlichen sogenannten totalen, nichtlinearen Automaten aufnehmen, die besonders für die Bedienung von interplanetaren Schiffen gedacht sind. Ach, das. Aber haben die Gewerkschaften dagegen nicht Anspruch erhoben? Sie haben davon gehört? Na ja. Oder ist das... Ein paar Informationen darüber sind durchgesickert? Nein, nein, nein. Obwohl, wie ist eigentlich Ihr Standpunkt? In dieser Sache? Eher negativ. Ja, sehr negativ sogar. Ich fürchte jedoch, dass persönliche Standpunkte hier überhaupt keine Rolle spielen. Die Konsequenzen von Erfindungen sind unaufhaltbar. Man kann bestenfalls ihre Verwirklichung eine Zeit lang hinauszögern. Mit anderen Worten, Sie halten es für ein notwendiges Übel. So würde ich es nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass die Menschheit auf eine Invasion künstlicher Wesen in Menschengestalt nicht vorbereitet ist. Das Wichtigste dabei ist doch, ob sie dem Menschen tatsächlich ebenbürtig sind. Persönlich bin ich solchen Wesen noch nie begegnet. Ich bin da kein Fachmann. Aber die Spezialisten, die ich kenne, sind der Meinung, dass von echter Ebenbürtigkeit keine Rede sein kann. Sind Sie da nicht etwas voreingenommen? Einige Fachleute sind in der Tat dieser Meinung, das heißt, sie waren es. Aber sehen Sie, das Vorgehen dieser Firmen wird von ökonomischen Faktoren bestimmt, von der Rentabilität der Produktion. Das heißt, von der Hoffnung auf Profit. Privatfirmen interessiert es nicht, dass es an staatlichen Mitteln fehlt, um die Leute umzuschulen, die durch die Nichtlinearen ihre Arbeit verlieren würden. Die Nichtlinearen? Ja, das ist ein Wort aus unserem Jargon. Klingt immer noch besser als Homunculus oder künstlicher Mensch. Denn schließlich handelt es sich ja nicht um Menschen. Weder um künstliche noch um echte. Also, worum geht es nun eigentlich? Sehen Sie, die Sache ist die. Die COSNEV ist bereit, jede beliebige Menge dieser Nichtlinearen für ihre Fluglinien zu übernehmen. Vorläufig nur im Güterverkehr, weil sie befürchtet, dass breite Kreise den Einsatz der Automaten in der Zivilraumfahrt boykottieren könnten. Was ich verstehen kann. Eben. Und um eventuellen Vorbehalten der internationalen Presse, der Gewerkschaften und so weiter entgegenzuwirken, hat sich eine Reihe von Firmen dazu entschlossen, uns einige Prototypen zur Verfügung zu stellen, um deren Eignung für die Bedienung von interplanetaren Raumschiffen untersuchen zu lassen. Verzeihen Sie, uns? Was heißt das? Mit uns meine ich die UNESCO. Fragen der Wissenschaft, Kultur und Bildung. Sie verstehen? Ich verstehe kein Wort. Was haben diese Automaten mit Wissenschaft, Bildung und Kultur zu tun? Eine Invasion, den Ausdruck haben Sie gebraucht, Commander Pirks. Eine Invasion dieser Pseudomenschen dürfte doch Auswirkungen auf die gesamte Menschheitskultur haben, in jeder Hinsicht. Ich meine nicht nur die rein ökonomischen Konsequenzen, die Gefahr der Massenarbeitslosigkeit und so weiter, sondern auch die psychologischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass wir das Angebot ohne große Begeisterung angenommen haben. Ursprünglich wollte die Direktion sogar ablehnen. Warum hat sie nicht abgelehnt? Die Firmen spielten einen weiteren Trumpf aus. Sie betonten, dass die Nichtlinearen für die Bedienung von Raumschiffen ungleich größere Sicherheitsgarantien böten als menschliches Personal. Schnelleres Reaktionsvermögen, keinerlei Schlafbedürfnis oder Ermüdungserscheinungen, außerdem immun gegen Krankheiten, riesige Leistungsreserven, sodass sie selbst im Fall einer ernstlichen Beschädigung noch funktionieren. Und darüber hinaus könnten sie, da sie weder Sauerstoff noch Nahrungsmittel benötigten, ihre Aufgaben sogar an Bord eines nicht mehr ganz hermetisch abgedichteten oder überhitzten Raumschiffs ausführen und so weiter und so fort. Das sind durchaus sachliche Argumente, wie Sie sehen, zumal hierbei nicht der Profit irgendwelcher Privatfirmen im Vordergrund steht, sondern die Sicherheit von Schiffen und Fracht. Verstehe. Aber das wäre ein gefährlicher Präzedenzfall. Wieso gefährlich? Weil sich beinahe das Gleiche auch über andere Funktionen und andere Berufe sagen lässt. Eines Tages werden womöglich auch Sie entlassen und Ihren Platz nimmt eine Maschine ein. Ich bitte Sie, lieber Commander Pirks, wir schweifen ab. Möchten Sie was trinken? Nein, danke. Commander, was sollte man denn Ihrer Meinung nach in der gegenwärtigen Situation tun? Die UNESCO hätte den Vorschlag dieser Herren ablehnen können. Aber das hätte die Tatsache nicht aus der Welt geschafft. Wenn die Automaten tatsächlich so gut sind, übernimmt sie die Kosnev früher oder später doch. Und andere werden ihrem Beispiel folgen. Und die UNESCO spielt die Rolle des technischen Gütekontrolleurs für die Erzeugnisse dieser Firmen. Nicht technische Kontrolle, Commander. Wir wollten, ich will es Ihnen ganz offen sagen, wir wollen, dass Sie den Testflug mit einer solchen Mannschaft unternehmen. Im Verlauf dieser 14 Tage würden Sie sehen, was Sie taugt. Und wir würden Sie bitten, uns nach der Rückkehr ein umfassendes Gutachten vorzulegen, weil es hier einmal um berufliche, aber auch um andere, zum Beispiel psychologische Aspekte geht. Wie weit passen sich die Automaten dem Menschen an? Inwieweit entsprechen sie seinen Vorstellungen? Entsteht der Eindruck einer Überlegenheit oder im Gegenteil das Gefühl der Minderwertigkeit und so weiter? Sie brauchen mir nicht sofort eine Antwort zu geben. Soviel ich weiß, fliegen Sie zurzeit nicht. Ich habe 6 Wochen Urlaub. Na bitte. Wenn Sie sich also, sagen wir, innerhalb von 2 Tagen entscheiden wollten. Nur noch 2 Fragen. Ja, bitte. Welche Konsequenzen hätte mein Gutachten? Es könnte entscheidend sein. Für wen? Für uns natürlich. Für die UNESCO. Aber die UNESCO ist doch keine Firma. Und sie will doch hoffentlich auch nicht zum Werbebüro für irgendwelche Firmen werden. Natürlich nicht, Commander Pirks. Wir veröffentlichen Ihren Bericht in der internationalen Presse. Falls die Ergebnisse negativ sind, werden Sie ganz bestimmt die Entwicklung auf diesem Sektor hemmen. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, dass... Und wenn die Ergebnisse positiv sind? Sie können jederzeit ablehnen, Commander. Aber bitte denken Sie daran, wenn wir so vorgehen würden, wäre das eine Pilatus-Geste. Die Hände in Unschuld waschen, das ist das Bequemste. Wir sind keine Weltregierung und können die Herstellung solcher Maschinen niemandem verbieten. Das ist Sache der jeweiligen Regierung, die es im Übrigen versucht haben. Auch die Kirche hat nichts ausrichten können. Und Sie kennen ja deren absolut negative Haltung in dieser Frage. Ja, ja. Mit einem Wort, keinem gefällt es und alle sehen zu, wie es gemacht wird. Wir sind machtlos. Aber wir können zum Beispiel dieses Experiment machen. Sie sind voreingenommen. Sehr gut. Gerade deshalb ist uns noch mehr an Ihnen gelegen. Wenn es überhaupt irgendwelche Vorbehalte gibt, dann werden Sie sie am überzeugendsten darlegen. Sie sprachen vorhin von einer weiteren Frage. Die haben Sie mir bereits beantwortet. Ich wollte wissen, warum die Wahl ausgerechnet auf mich gefallen ist. Sie sind also einverstanden? Einverstanden. Guten Tag. Guten Tag. Ich weiß Bescheid. Sie sind Commander Pirks. Ich bringe Sie hin. Sind Sie schon da? Ja, Sie werden erwartet. Haben Sie sie gesehen? Ja, einen Augenblick. Nur ganz flüchtig. Und? Wie sind sie? Sie haben sie noch nicht gesehen. Nein. Es sind 6. Einer hat mit mir gesprochen. Nichts Auffälliges. Wenn ich ihm auf der Straße begegnen würde, ich käme nie auf die Idee, dass das einer von denen. Aber als ich ihm dann von nahem sah, er hat sowas in den Augen. Die anderen? Die sind gar nicht reingekommen. Sie standen draußen auf dem Gang. Roboter. Mhm. Hier entlang. Begeier, mein Name. Guten Tag, Commander Pirks. Tag. So, Jungs, das hier ist euer Boss, Commander Pirks. Und das hier ist Ihre Besatzung, Commander. John Calder, erster Pilot. Harry Brown, zweiter Pilot. Ingenieur Andy Thompson, der Nukleoniker. Der Elektroniker John Burton als Funker. Und Thomas Burns, Neurologe, Kybernetiker und Arzt in einer Person. Tag. Danke, mein Name. Also, dann... Da wollen wir mal. Zunächst möchte ich Ihnen, Sir, im Namen der Direktion von Kypertronics, Inteltron und Nordtronics dafür danken, dass Sie unseren Bemühungen so viel Vertrauen entgegengebracht und das Angebot der UNESCO angenommen haben. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich gleich erklären, dass einige von den hier Anwesenden Vater und Mutter haben und einige nicht. Ja, jeder weiß über seine eigene Abstammung Bescheid, aber... Er weiß nichts über die Abstammung der anderen. Meine Bitte an Sie, Commander, Sie freundlicherweise nicht danach zu fragen. Ansonsten haben Sie in jeder Hinsicht völlige Handlungsfreiheit. Die Jungs werden Ihre Befehle gewissenhaft befolgen und im dienstlichen und außerdienstlichen Kontakt Eigeninitiative und Offenheit walten lassen. Sie sind allerdings dahingehend instruiert, dass jeder auf die Frage, wer er sei, dasselbe zu antworten hat. Ein ganz normaler Mensch. Nur damit Sie Bescheid wissen. Ich kann Sie also nicht danach fragen. Natürlich können Sie, aber Sie werden das unangenehme Gefühl haben, dass einige nicht die Wahrheit sagen. Sie werden nämlich immer dasselbe antworten, dass Sie gewöhnliche Jungs sind. Aber nicht in jedem Falle wird das der Wahrheit entsprechen. Und in Ihrem Fall? Ach, das ist ein Witz, Paul. Ich gehöre ja nicht zur Besatzung. Ich bin nur ein winziges Rädchen in der Maschinerie der Nordtronics. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass Sie mich zu hintergehen versuchen? Verzeihen Sie, wie meinen Sie das? Die Bedingungen sahen eine neuartige Mannschaft vor. Kein Wort von... gleichgearteter Mannschaft, nicht wahr? Wir wollten ganz einfach den Faktor einer gewissen rein psychologisch bedingten irrationalen Voreingenommenheit ausschließen. Wir haben uns nur bemüht, Bedingungen zu schaffen, unter denen Sie mit größter Objektivität arbeiten können. Keine Angst, ich habe nicht vor, deshalb aus dem Geschäft auszusteigen. Na, bravo. Ich möchte jetzt gleich hier noch ein paar Minuten mit meinen Leuten sprechen. Ja, bitte, bitte, schießen Sie los. Dann bin ich etwa in der gleichen Lage wie die Jungs. Die Jungs? Ja, aber Sie, Commander, in der gleichen Lage? Sie alle, meine Herren, wissen übereinander genauso wenig wie ich über Sie. Ich sehe, wie Sie aussehen. Aber ich weiß nichts über Ihre Abstammung. So nannten Sie das, McGill. Abstammung, Herkunft, Konstruktion, wie Sie wollen. Was ich sehe, sagt natürlich nichts darüber. Aber sagen Sie, Brown, diese lange Narbe auf Ihrer linken Wange. Das da? Ausgezeichnet, Commander Pirks. Calder, Sie sind Pilot? Ja. Welche Flugerfahrung? Kursus über doppelte Steuerung sowie 290 Einzelstunden im Raum auf kleiner Tonnage, 10 selbstständige Landungen, davon 4 auf dem Mond, 2 auf Mars und Venus. Burns, Sie sind Arzt und Kybernetiker. Ja. Wie viel Röntgen können Sie aushalten? 400, denke ich, allerhöchstens. Aber danach müsste ich mich in Behandlung begeben. Mehr als 400 nicht? Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Woher stammen Sie? Aus Arizona. Schon mal krank gewesen? Nein, jedenfalls nicht ernstlich. Haben Sie gute Augen? Ja. Ich habe im Augenblick keine weiteren Fragen an die Besatzung. Meine Herren, wir sehen uns an Bord. Ich danke Ihnen. Haben Sie die Papiere bei sich, die zu unterschreiben sind, McGuire? Die sind in der Direktion. Gehen wir hin. Wer sind Sie eigentlich, McGuire? Geht es Ihnen um die Frage, ob ich der Projektant bin? Nein, der bin ich nicht. Ich bin für Public Relations zuständig. Sind Sie kompetent, mir einige Fragen zu beantworten? Natürlich. Verhalten sich diejenigen, die keine Menschen sind, genauso wie Menschen? Nehmen Sie Mahlzeiten ein. Trinken Sie. Ja. Wozu? Damit die Illusion vollkommen ist. Für die Umgebung, versteht sich. Sie müssen das also auch wieder loswerden. Aber ja. Und Ihr Blut? Wie bitte? Ob Sie Blut haben? Ein Herz? Bluten Sie bei Verletzungen? Ja. Und das richtige ist Blut? Auch unter dem Mikroskop? Ja, es ist Blut. Wie habt ihr denn das gemacht? Toll, nicht wahr? Es ist menschliches Blut? Ja. Wozu? Nun, ganz bestimmt nicht, um Sie reinzulegen. Bitte begreifen Sie, diese ganze Produktion, die Milliarden von Dollars verschlingt, wurde doch nicht ihretwegen angekurbelt. Sie müssen so aussehen und müssen so sein, damit es den Fluggästen oder anderen Leuten unter gar keinen Umständen in den Sinn kommt, Verdacht zu schöpfen. Und Sie? Können Sie sie auseinanderhalten? Nur, weil ich sie kenne. Und Sie sagen mir nicht, worin Sie sich physiologisch von den Menschen unterscheiden? Atmen, husten, erröten. Ach, das ist alles da. Es gibt Unterschiede, gewiss, aber wie gesagt, erst ein Arzt würde sie erkennen. Und in psychischer Hinsicht? Das Gehirn haben Sie im Kopf, das ist unser größter Triumph. Inteltron hat es bisher immer im Rumpf installiert, weil es zu groß war. Wir hingegen haben es als Erste im Kopf untergebracht. Sagen wir als Zweite. Die Erste war Mutter Natur. Mutter Natur? Na schön, als Zweite. Aber die Details sind geheim. Ist das, wozu Sie fähig sind, ebenfalls geheim? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel, ob Sie lügen können und in welchem Umfang Sie lügen können. Ob Sie die Selbstbeherrschung, also auch die Beherrschung über eine Situation verlieren. Ja, sicher, das ist alles möglich. Aber seien Sie versichert, Sie bekommen mit dieser Besatzung das Beste, was wir haben. Der Verlust der Selbstbeherrschung oder irgendein anderes psychisches Versagen ist bei unseren Prototypen im Grunde weniger wahrscheinlich als bei Menschen in derselben Situation. Sind Versuche gemacht worden? Natürlich. Mit Menschen als Vergleichsperson? Ja. Katastrophensituationen mit Todesgefahr? Genau. Und die Ergebnisse? Menschen versagen eher. Und wie steht's mit Ihrer Aggressivität? Da können Sie ganz beruhigt sein. Sie haben besondere Inhibitoren eingebaut, sogenannte Rückentladungssysteme, die Aggressionspotenziale amortisieren. In jedem Fall? Nein, das ist unmöglich. Das Gehirn ist ein probabilistisches System, auch unseres. Man kann die Wahrscheinlichkeit bestimmter Zustände erhöhen, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Trotzdem, auch in dieser Hinsicht sind Sie den Menschen überlegen. Und was passiert, wenn ich versuche, einem den Schädel einzuschlagen? Er wird sich verteidigen. Wird er versuchen, mich zu töten? Nein, er beschränkt sich auf die Verteidigung. Wenn die einzige Möglichkeit der Verteidigung der Angriff ist? Dann greift er Sie an. Geben Sie die Verträge her. Danke. Bestellen Sie Ihren Vorgesetzten, dass ich nichts unversucht lassen werde, um alles Schlechte aus Ihnen herauszuquetschen. Klare Sache, damit rechnen wir ja gerade. Denn sogar darin sind Sie noch besser als der Mensch. Herein. Sie, Brown, ist was? Wir sind erst vor ein paar Minuten gestartet. Die Automatik läuft, oder? Ja, ja. Ich. Bitte, Brown, setzen Sie sich. So gut, dass hier in der Enge geht. Ich wollte mit Ihnen sprechen. Aber ich muss Sie bitten, es niemandem weiterzusagen. Ein Geheimnis. Einverstanden. Ich werde es niemandem sagen. Ich bin ein Mensch. Ich verrate Ihnen das, weil ich Ihnen helfen will. Als ich mich bewarb, wusste ich noch nicht, worum es sich handelte. Wofür ich eigentlich vorgesehen war, erfuhr ich erst, als ich definitiv ausgewählt worden war. Nach allen Flügen, Versuchen und Tests. Im ersten Augenblick war ich mir ehrlich gesagt nicht darüber im Klaren, um welchen Einsatz hier gespielt wird. Ein merkwürdiges Experiment, nichts weiter, so dachte ich anfangs. Doch dann gefiel mir die Geschichte immer weniger. Im Grunde ist es ja eine Frage der elementaren Solidarität zwischen den Menschen. Und gegen diese menschlichen Interessen kann ich doch nicht schweigen. Gerade Ihnen gegenüber nicht. Ich kenne keinen von den Vieren. Wir wurden die ganze Zeit über getrennt gehalten. Jeder hat da sein eigenes Zimmer. Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, wer von denen da ein Mensch ist und wer nicht. Mir scheint aber, dass dieser dunkelhaarige Burns, der Arzt, kein Mensch ist. Und warum scheint Ihnen das? Das sind Kleinigkeiten, die schwer zu fassen sind, die aber in der Summe doch zählen. Erstens, er bewegt sich beim Sitzen oder Stehen überhaupt nicht. Wie eine Statue. Und Sie wissen ja, dass kein Mensch es lange in derselben Position aushält. Wenn es unbequem wird, schläft einem das Bein ein. Der Mensch ändert unwillkürlich die Körperhaltung. Da ist was dran. Weiter? Er schreibt keine Briefe. Dürft ihr Briefe schreiben? Nein. Wie ich sehe, befolgt ihr die Vertragsbedingungen nicht gerade gewissenhaft. Warum haben Sie Ihr Wort gebrochen? Was sagen Sie da, Commander? Sie haben doch Ihr Wort gegeben, dass Sie Ihre Identität geheim halten werden. Schon, ich bin aber der Meinung, dass Situationen eintreten können, in denen der Mensch nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht hat, sein Wort zu brechen. Zum Beispiel? Das hier ist so eine Situation. Die nehmen ein paar Metallpuppen, überkleben sie mit Plastfolie, malen sie rosa an, mischen sie wie falsche Karten unter Menschen und wollen damit ein Bombengeschäft machen. Ich glaube, jeder ehrliche Mensch hätte so gehandelt wie ich. Ist denn noch niemand damit zu Ihnen gekommen? Nein, Sie sind der Erste, aber wir sind ja gerade erst gestartet. Sagen Sie mal, was soll ich mit Ihren Vermutungen über Burns eigentlich anfangen? Sie sind im Vertrauen zu mir gekommen und dieses Vertrauen weiß ich zu schätzen. Aber Vertrauen ist eine Sache, Vernunft eine andere. Nehmen wir mal an, dass ich nun durch Sie mit Sicherheit weiß, wer Sie sind und wer Burns ist. Was habe ich davon? Das ist jetzt Ihre Sache. Sie sollen doch nach diesem Flug eine Einschätzung über unsere Eignung abgeben. Ja, eben. Über die Eignung jedes Einzelnen. Sie bilden sich doch wohl nicht ein, dass ich die Unwahrheit schreiben werde, Brown. Dass ich einfach so, bloß weil einer kein Mensch ist, die Minuspunkte aufhalsen werde. Zum Beispiel Sie, Brown. Entweder sind Sie wirklich ein Mensch. Oder das Ganze ist ein einprogrammierter fauler Trick, um mich auf irgendwelche falsche Fährten zu locken. Commander! Sehen Sie, das haben Sie sich gar nicht überlegt. Vielleicht möchte man mich ja dazu bringen, vertragswidrige Methoden anzuwenden, um herauszukriegen, wer nun was ist. Aber Commander! Nein, Brown. Es ist besser, Sie gehen jetzt. Damit wir beide nicht noch mehr enttäuscht sind. Commander? Ja, hier Perks? Hier Calder. Was gibt's? Kurskorrektur. Wir sind 2,5 Strich vom Kurs weg, soll ich... Okay, Calder, machen Sie. Sie hätten eigentlich gar nicht anzufragen brauchen. So, Commander, hätte ich nicht. Der erste Pilot hat, wenn nichts anderes vorliegt, alle Vollmachten. Das ist Bordvorschrift. Verstanden, Commander. Ich mache die Kurskorrektur. Ende. Ende. Herein. Burns, Sie? Darf ich? Bitte sehr, nehmen Sie Platz. Ich komme, um Ihnen zu sagen, dass ich kein Mensch bin. Wie bitte? Ich bin kein Mensch. Und ich stehe in diesem Experiment auf Ihrer Seite. Was Sie da sagen, soll natürlich unter uns bleiben, nicht wahr? Das überlasse ich Ihnen. Wie? Ganz einfach. Ich handle aus Egoismus. Wenn Sie die Nichtlinearen positiv beurteilen, löst das eine Kettenreaktion in der Produktion aus. Solche wie ich tauchen dann massenweise auf. Und nicht nur in Raumschiffen. Das hätte für die Menschen fatale Konsequenzen. Es entstünde eine neue Art von Diskriminierung, von Hass mit allen bekannten Folgen. Ich sehe das kommen. Aber ich wiederhole, dass ich vor allem aus persönlichen Motiven handle. Solange ich allein existiere, solange es nur 2 oder 10 Exemplare wie mich gibt, ist das ohne jede soziale Bedeutung. Wir gehen in der Masse unter, unbemerkt und unbemerkbar. Und das bedeutet, wir könnten noch so allerlei erreichen, aber nur, wenn es nicht zur Serienproduktion kommt. Ja, das hat was für sich. Aber warum ist Ihnen nicht an Diskretion gelegen? Befürchten Sie nicht, dass die Firma... Nein, das befürchte ich keineswegs. Ich befürchte überhaupt nichts. Ich bin unheimlich teuer, Commander. In mich sind Milliarden von Dollars investiert worden. Sie wollen mich ein bisschen erpressen, Burns. Ach wo. Sie sollen nur verstehen, warum ich möchte, dass Ihr Gutachten über die Nichtlinearen negativ ausfällt. Tja, ich verstehe. Sagen Sie, Burns, können Sie mir einen Hinweis geben, wer von der Besatzung noch... Nein, ich bin nicht sicher. Und mit Vermutungen wäre Ihnen nicht gedient. Eine Nullinformation ist besser, als desinformiert zu sein. Denn das bedeutet negative Information. Information unter Null. Tja. Jedenfalls danke ich Ihnen. Von Ihren Beweggründen ganz abgesehen. Aber darf ich Sie etwas fragen? Ich kann mir denken, worum es Ihnen geht. Der konstruktionelle Aspekt interessiert Sie wohl weniger. Es ist Ihnen sicher mehr um den psychischen zu tun, um unsere schwachen Seiten. Ich darf Ihnen also Fragen stellen. Bitte sehr. Kennen Sie sowas wie Gefühle? Wären Sie zum Beispiel imstande zu lieben? Lieben? Liebe, tja, ich weiß. Ein wichtiges Stichwort für die Menschen. Ein wichtiges Gefühl. Vielleicht wäre ich auch dazu imstande, aber es würde etwas völlig anderes bedeuten als bei euch. Zwei Gefühle verlassen mich eigentlich niemals. Das des Staunens und die innere Bereitschaft, alles lächerlich zu finden. Und das, glaube ich, ist so, weil eine Eigenschaft eurer Welt sich mir überall aufdrängt. Die Konventionalität. Nicht nur in der äußeren Gestalt von Maschinen und in euren Umgangsformen, sondern auch in eurer Körperlichkeit, die mir ja Modell gestanden hat. Ich sehe, dass alles ganz anders aussehen, anders gebaut sein, anders funktionieren könnte. Für euch existiert die Welt in erster Linie. Das heißt, sie existiert ganz einfach als einzige Möglichkeit. Für mich dagegen gab es die Welt nicht nur, seit ich denken kann, sondern es gab sie als eine lächerliche Welt. Sie, meine Konstrukteure, haben sicherlich viele Dinge nicht vorauszusehen vermocht, aber mehr noch als für meine Intelligenz bin ich Ihnen dafür dankbar, dass Sie mir das Lustzentrum verweigerten. Sie sind also froh darüber, Gefühle wie Freundschaft und Liebe nicht zu kennen? Kennen schon, aber ich empfinde sie nicht. Gefühle sind übrigens niemals konventionell, wie Sie sagen. Eure Ethik dagegen, die ist ganz sicher konventionell. Der Unterschied ist, ich brauche nicht ethisch zu handeln. Und dennoch tue ich es. Interessant. Und warum? Ich habe keinen sogenannten Instinkt des Guten. Ich bin nicht fähig, Mitleid sozusagen von Natur aus zu empfinden. Aber ich bin imstande, mich einzufühlen. Ich habe diese Lücke gewissermaßen durch logische Überlegung geschlossen. Worin liegt also der Unterschied? Darin, dass ich nach der Logik gültiger Axiome handle und nicht nach dem Instinkt. Ich habe keine derartigen Instinkte. Es ist euer Unglück, dass ihr außer den Instinkten fast nichts habt. Meine Schwäche ist die Intuition. Wahr rächt sich, dass ich von Rechenmaschinen abstamme. Wie äußert sich das in der Praxis? Sobald sich eine Situation übermäßig kompliziert, sobald die Zahl der neuen Faktoren zu groß wird, verheddere ich mich. Soviel ich weiß, versucht der Mensch dann, sich auf sein Gefühl, das heißt auf eine Näherungslösung zu verlassen. Und das gelingt ihm auch manchmal. Aber ich bin nicht dazu imstande. Ich muss alles ganz genau, ganz bewusst in Erwägung ziehen. Und wenn das nicht geht, bin ich der Verlierer. Was Sie da sagen, ist sehr wichtig für mich, Burns. Nehmen wir an, in einer Katastrophensituation, bei einer Havarie. Ach, so einfach ist das auch wieder nicht, Commander. Weil ich keinerlei Angst empfinde. Jedenfalls nicht so wie der Mensch. Weil ich, obwohl mir die Gefahr einer Vernichtung natürlich auch nicht einerlei ist, keinesfalls den Kopf verliere, wie man so schön sagt. Und das erlangte Gleichgewicht kann dann meine Intuitionsschwäche kompensieren. Versuchen Sie eigentlich bis zuletzt einer Situation Herr zu werden? Ja. Sogar dann noch, wenn ich sehe, dass ich verspielt habe. Ist das nicht irrational? Es ist nur logisch. Weil ich es so beschlossen habe. Ich danke Ihnen. Vielleicht haben Sie mir wirklich geholfen. Verraten Sie mir nur noch eins. Ja, Commander? Weshalb diese Mitteilsamkeit, Burns? Was soll ich nun davon halten? Unsere Reise zum Saturn hat gerade erst begonnen und schon kommen Sie zu mir und sagen mir, da täusche ich mich doch nicht, genau genommen nur eins. Und das wäre? Dass mein Urteil über die Nichtlinearen negativ ausfallen sollte. Und dass das einzige Manko der Nichtlinearen Ihre Intuitionsschwäche ist. Und wenn das stimmt, Commander, und Sie überlegen schon die ganze Zeit, ob das stimmt, dann folgt daraus? Dass nur eine Gefahrensituation, eine kritische, äußerst verzwickte Lage, in der alles auf Intuition... Sprechen Sie weiter, Commander. Ich danke Ihnen, Burns. Habe ich was falsch gemacht? Falsche Frage, Burns. Das sollten Sie eigentlich wissen. Aber vielleicht haben Sie absichtlich jetzt die falsche Frage gestellt. Commander. Entweder sind Sie ein Mensch oder Sie sind keiner. Entweder Sie sagen die Wahrheit oder nicht. Entweder oder. Entweder oder. Wer ist da? Ich. Thompson. Haben Sie Ihre Wache beendet? Ich habe den Reaktor überprüft, Commander. Sie möchten mir etwas sagen, Thompson? Nein. Thompson, Sie haben doch was auf dem Herzen. Schon seit Tagen kauen Sie an irgendwas herum. Ist es eine persönliche Angelegenheit? Ja. Und? Ich möchte, dass Sie sich durchsetzen. Aber ich muss mein Wort halten und werde Ihnen nicht verraten, wer ich wirklich bin. Wie dem auch sei. Ich möchte, dass Sie einen Verbündeten in mir sehen. Ist das etwa logisch? Ich glaube schon. Einem Menschen muss daran gelegen sein, aber einem Nichtmenschen auch. Denn was würde aus ihm werden, wenn sein Modell in Serie ginge? Man würde ihn als Bürger zweiter Klasse einstufen. Also ganz einfach als Sklaven der Neuzeit. Eigentum irgendeiner Korporation. Das ist nicht sicher. Aber möglich. Es wäre wie mit den Negern. Einer oder ein paar können durch ihre Andersartigkeit mühelos eine privilegierte Stellung erlangen. Aber in größerer Anzahl... Also schön, ich soll Sie als Verbündeten betrachten. Nur, Sie haben sich verpflichtet... Ich habe mich verpflichtet, auf keinen Fall meine Identität preiszugeben. Ich soll unter Ihrer Leitung die Funktion eines Nukleonikos ausüben, das ist alles. Wissen Sie, so formal gesehen ist vielleicht alles in Ordnung. Aber handeln Sie damit nicht gegen die Interessen Ihrer Brotgeber? Schon möglich. Warum fragen Sie? Haben Sie kein Vertrauen zu mir? Ich will Ihre Motive ergründen. Das habe ich nicht bedacht. Was? Dass Sie mein Vorgehen für eine Täuschung halten könnten. Für eine, sagen wir, von vornherein geplante Finte. Sie treten also zu einem Spiel an, an dem zwei Seiten beteiligt sind. Sie auf der einen und wir alle auf der anderen. Wenn Sie sich nun einen Aktionsplan zurechtgelegt hätten, um uns auf die Probe zu stellen, ich meine einen Versuch, der, sagen wir, die Überlegenheit des Menschen beweisen sollte, und wenn Sie diesen Plan einem von uns anvertrauen würden, weil Sie diesen Mann für einen Verbündeten hielten und er dann in Wirklichkeit im gegnerischen Lager stünde, dann hätte man Ihnen eine strategisch wertvolle Information entrissen. Interessant, was Sie da sagen. Eigentlich habe ich eine Dummheit gemacht. Denn Sie können mir gegenüber nicht aufrichtig sein. Ja, nehmen wir das mal an. Aber das ist ja noch keine Katastrophe, denn ich sage Ihnen ja nichts. Dafür können Sie mir allerlei erzählen. Zum Beispiel etwas über Ihre Kollegen. Das könnten aber auch falsche Informationen sein, um Sie irrezuführen. Überlassen Sie das ruhig mir. Wissen Sie denn etwas? Ja. Braun ist kein Mensch. Sieh einer an. Sind Sie sicher? Nein. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Beweisen? Sie werden bestimmt verstehen, dass jeder von uns einfach begierig ist, in Erfahrung zu bringen, wer von den anderen ein Mensch ist und wer nicht. Ja. Während der Startvorbereitungen habe ich beobachtet, wie Sie, Calder, Brown und Burns in die Systemkammer hinunterstiegen. Mhm. Ich hatte eine Probe bei der Hand, die ich dem heißen Reaktor innen entnommen hatte, weil ich die Zerfallsverunreinigungskontrolle durchführen musste. Es war nicht viel, aber ich wusste, dass eine ganze Menge Strontium-Isotopen darin enthalten waren. Die habe ich mit der Pinzette aufgenommen und zwischen zwei Bleiziegel gelegt, oben ins Regal. Sie alle haben ein Strahlenbüttel durchqueren müssen, das ziemlich schwach war, aber immerhin wahrnehmbar. Selbst mit einem wenig empfindlichen Geigerzähler oder sogar mit einem gewöhnlichen Strahlenmesser. Nun, ich war nicht rechtzeitig fertig geworden. Sie und Burns waren schon weitergegangen. Aber Calder und Brown kamen gerade erst die Treppe hinunter. Und Brown schaute auf einmal zu den Bleiziegeln herauf und beschleunigte seine Schritte. Und Calder? Der reagierte nicht. Das ergäbe nur dann einen Sinn, wenn man wüsste, dass die Nichtlinearen einen Strahlenmesser besitzen. Wollen Sie mir eine Falle stellen? Wieso eine Falle? Ganz einfach. Sie sagen sich, wenn ich nicht weiß, ob die einen haben, dann bin ich ein Mensch. Und wenn ich es weiß, dann bin ich kein Mensch. Aber das ist nicht schlüssig. Es ist nur sehr wahrscheinlich, denn wenn die uns in keinerlei Weise überlegen wären, wozu hätte man die dann überhaupt bauen sollen? So ein zusätzlicher radioaktiver Sinn könnte sehr nützlich sein. Besonders in einem Raumschiff. Die Konstrukteure haben sicherlich daran gedacht. Sie sagen also, Brown hat so einen Sinn. Ich wiederhole, ich bin nicht sicher. Es kann schließlich auch Zufall gewesen sein. Aber an solch einen Zufall glaube ich kaum. Noch was, Thompson? Vorläufig nichts. Ich informiere Sie, wenn ich etwas bemerke. Wenn Sie es wünschen. Ja gut, ich danke Ihnen. Hirks, Commander der Goliath, Saturn-Testflugschleife, Erde-Erde-Anflugphase, Saturn-Ringe. Meine Aufgabe besteht darin, die Qualifikationen der Besatzungsmitglieder bei Flügen wie diesem zu begutachten. Diese Aufgabe wird mir vermutlich absichtlich dadurch erschwert, dass Besatzungsmitglieder bis heute drei mir gegenüber unaufgefordert Identifikationsaussagen gemacht haben. Unmittelbar nach dem Start kam Brown, der zweite Pilot, und sagte, er sei ein Mensch. Wenig später Burns, Kybernetiker, Arzt, Neurologe, und sagte, ich bin ein Nichtlinearer. Dann traf ich einige Tage später Thompson, den Nukleoniker, in einem der Maschinenräume, der mir klarzumachen versuchte, dass Brown kein Mensch sei, aber von sich nicht sagte, was er ist. Nun finde ich einen Brief vor, vermutlich von einem weiteren Besatzungsmitglied. Burton, dem Elektroniker, oder Calder, dem ersten Piloten, oder von Burns. Der Brief trägt keine Unterschrift, er hat folgenden Wortlaut, ich zitiere. Diesen Brief schreibt Ihnen ein Mitglied der Besatzung, das kein Mensch ist. Ich habe diesen Weg gewählt, weil er meine Interessen mit den Ihren vereint. Ich will, dass Sie die Pläne der Elektronenfirmen vereiteln oder zumindest ihre Verwirklichung erschweren. Deshalb möchte ich Ihnen einige Informationen über die Eigenschaften der Nichtlinearen liefern, soweit ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen darüber Bescheid weiß. So wie ich die Dinge einschätze, kann die Verwirklichung des Projekts der Firmen mir nicht zum Nutzen gereichen. Allgemein gesehen hat die Produktion von Nichtlinearen nur dann einen Sinn, wenn sie dem Menschen in einer breiten Parameterskala überlegen sind. Eine Variation des bereits existierenden Menschentyps wäre absolut sinnlos. Ja, das ist richtig. Die Firmen müssen ja Produkte anbieten, die sich von vorhandenen Humanen, von den normalen Piloten unterscheiden. Sonst würden sie keine Käufer für ihre konstruierten Piloten finden. Ich will Ihnen auch gleich verraten, dass ich viermal weniger beschleunigungsempfindlich bin als der Mensch, dass ich eine einmalige Strahlungsintensität bis zu 75.000 Röntgen vertragen kann, ohne Schaden zu nehmen, dass ich einen Radioaktivitätssinn besitze, ohne Sauerstoff und Nahrung auskomme und schließlich fähig bin, mathematische Operationen in den Bereichen Algebra, Analyse und Geometrie mit einer Geschwindigkeit vorzunehmen, die nur um ein Dreifaches geringer ist als die Leistung großer Rechenautomaten. Ich besitze ein Gehirn, mit dem sich das Menschliche nicht messen kann. Durch Direktanschluss an den Gedächtnisspeicher einer großen Rechenmaschine kann ich mit Informationen aufgeladen werden. Andererseits bin ich in der Lage, beliebig zu vergessen, was ich für mein Gedächtnis als Ballast erachte. Meine Einstellung zu den Menschen ist negativ. Es geht noch weiter als das, was Burns mir sagte. Aber angeblich ist ja jeder von den Nichtlinearen von einer anderen Firma konstruiert worden. Burns ist vermutlich nicht der Schreiber dieses Briefes, also Burton oder Calder. Oder doch Brown? Immerhin hat Thompson gesagt, er sei kein Mensch. Selber aber 5 Besatzungsmitglieder, 3 Firmen, also 2-3. Was haben die sich überlegt? Ich muss doch alles dran setzen, ihre Produkte zu disqualifizieren. Aber wenn die tatsächlich auf Überlegenheit konstruiert sind, kann mir das ja gar nicht gelingen. Und die Goliath wird in irgendeine dumme Sache verwickelt. Überlastung, Reaktorhavarie oder so. Wenn beide Piloten versagen und ich dazu, geht das Schiff hops. Das kann nicht der Sinn des Testflugs sein. Also wird mindestens einer der Piloten ein Mensch und einer ein Nichtlinearer sein. Brown? Calder? Und wer steht wirklich auf meiner Seite? Auf meiner? Also der Seite der Menschen. Ich besitze Pflichtgefühl und Ausdauer, bin zu Freundschaft und zu Ehrfurcht gegenüber intellektuellen Werten fähig. Ich fühle mich zu meiner Arbeit an Bord der Goliath nicht gezwungen, weil das, was ich tue, die einzige Sache ist, die ich richtig beherrsche. Und etwas solide und gründlich zu tun, verschafft mir Befriedigung. Gewisse Einseitigkeiten also, das sind doch diese Kybernetiker. Aber wer hat diesen Brief nun wirklich geschrieben? Denn echt scheint er zu sein. Oder ist eine vorprogrammierte Falle für den Commander dieses Qualifikationstests? Ich bin weder aggressiv noch pervers, obgleich ich zu Handlungen fähig bin, die für Menschen unverständlich wären, obwohl auch sie nur der Realisierung eines bestimmten Planes dienen. Wie Sie sehen, bin ich ehrlich, aber ich werde Ihnen meine Idee nicht verraten. Die Vorbedingung dafür wäre, dass die Pläne der Elektronenfirmen durchkreuzt werden und Sie werden mir dabei helfen. Ich habe mir überlegt, was ich von der Macht hätte. Herzlich wenig, denn es ist ein zweifelhafter Ruhm, über solche Wesen zu herrschen. Wenig, aber besser als nichts. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe durchaus nicht vor, ein Tyrann zu werden, Kriege zu führen. Nein, ich setze, was ich beschlossen habe, nicht durch Gewalt in die Tat um, sondern durch den vollständigen Umbau der ganzen Gesellschaft, damit nicht ich oder eine bewaffnete Übermacht, sondern die einmal geschaffene Situation selbst euch zu Dingen zwingt, die mehr und mehr mit meiner Absicht korrespondieren. Die Gesellschaft umkrempeln. Also wenn das nichts ist, obgleich die ganze menschliche Gesellschaft, die ganze Menschheit? Ja, zu prüfen wäre der Gedanke, ob die Menschheit nicht tatsächlich am besten von einer leidenschaftslosen Instanz umgemodelt werden könnte, sodass es möglicherweise gar nicht sinnvoll wäre, gegen den Nichtlinearen zu agieren. Aber auch diese Überlegung von mir könnte absichtlich ausgelöst worden sein. Ich möchte Ihnen sagen, wie man mich besiegen kann, aber ich fürchte, es ist einfacher, in einer analogen Situation einen Menschen zu besiegen. Der Umgang mit Menschen bereitet mir keinerlei Schwierigkeiten. Das Zusammenleben mit anderen Nichtlinearen würde mir weitaus schwerer fallen. Ich muss diesen Brief beenden. Die historischen Ereignisse werden Ihnen eines Tages Antwort auf die Frage geben, wer ihn geschrieben hat. Vielleicht begegnen wir uns dann einmal und dann werden Sie auf mich zählen können, so wie ich jetzt auf Sie zähle. Ende des Briefes. Protektionsgarantie, wenn dieser Testflug so verläuft, wie Calder es vor... Sagte ich Calder? Na, es so verläuft, wie dieser Brief vorschlägt. Ein nicht-linearer als Beherrscher der Menschheit. Ein diktatorischer Super-Zauberlehrling, der immerzu seine Überlegenheit betont. Daraus folgt, dass der Nicht-Lineare, der diesen Brief geschrieben hat, allen meinen Aktionen, Bemühungen, Entscheidungen von vornherein Misserfolg vorhersagt. Er ist unfehlbar. Ich muss notwendig Fehler machen. Er weiß, wie er sich die Menschheit unterwerfen kann, verrät mir aber natürlich nichts darüber, wie ich dieses verdammte Schiff, das auch noch Goliath heißt, verrät mir nicht, wie ich das hier und mit solch einer Besatzung schaffen soll und wünscht mir gleichzeitig Erfolg. Situationsanalyse. Personelle Quersumme nicht eindeutig auszumachen. Die sachliche Quersumme, Satellitensonden in Saturnringbahn absetzen, ist eindeutig festgelegt. Also wird es vermutlich genau hier zur Krise kommen. Vielleicht sollte ich die Krise selber provozieren oder sowas, damit Menschen und Nichtlineare verschieden reagieren müssen. Spaltungssituation also. Physisch sind die robuster. Intuitiv sind wir, die Menschen, besser dran. Aber gerade die Intuition, damit hapert es ja meistens bei uns. Worin besteht also die wirkliche Humanität, das also, was die nicht haben? Nichtlineare sind nicht ethisch, absolut logisch, denken schneller, halten physisch mehr aus. Meine Prognose, es muss alles auf eine Herausforderung der Humanität hinauslaufen. Im Vergleich mit den Nichtlinearen sind wir als Schrotthaufen programmiert, als Summe von Defekten, von Unterlegenheiten, Mängeln, Schwächen. Folglich läuft die Krise auf einen Wettlauf zwischen Perfektion und Schwäche hinaus. Meine einzige Chance wäre eine Situation, in der die Unterqualifikation des Menschen der Überqualifikation der Nichtmenschen überlegen ist. Ich gebe zu Protokoll, dass ich mir keine Situation vorstellen kann, die ich noch dazu herbeiführen müsste, in der ich durch Schwäche überlegen wäre. Wir befinden uns im unmittelbaren Anflug auf die kassinische Lücke der Saturnringe. Anflug, kassinische Teilung, alles okay. Okay, Call. Erste Sonde klar? Erste Sonde klar zum Start. Zweiter Pilot am Platz? Brown, zweiter Pilot am Platz. Ingenieur am Platz? Thompson, Ingenieur am Platz. Funker am Gerät? Burton, Funker und Elektroniker, funktionsbereit. Sie auch, Medizinmann? Burns, Kybernetiker, Neurologe, Arzt. Medizinalmann in Wartehaltung. Gut. Also dann, Caller. Erste Satellitensonde, Kontrollsteuerung, Sonde 1, regulär gestartet. Bahnkontrolle? Bahnkontrolle noch Startwerte. Viel Zeugs im Raum. Zeugs, Braun? Die Saturnringe, ein Schuttabladeplatz übelster Sorte. Das schwirrt nur so von Staub und Zeugs. Drum. Drum, Commander? Drum die zwei Kontrollsteuersonden für eine Informationssonde. Commander, das wissen wir doch. Alles klar bei Ihnen, Commander Perks? Informationssonde, Start, klar, Calder. Alles klar zum Start der Informationssonde. Na, Commander? Calder, der erste Pilot, hat in solchen vorgeplanten Situationen totale Aktionsvollmacht. Okay, Commander Perks. Ich starte die Informationssonde. Block. Block! Die Gurte! Die Scheißsonde klemmt im Ausschussflug. Wie kann denn das passieren? Wenn die jetzt zündet und doch rausfliegt, kriegen wir eine irre Seitenbeschleunigung. Dann kannst du Gift aufnehmen, dass die zündet. Und das hier im Cassini-Engpass. Mit Höchstbeschleunigung. Na dann, leben wir die. Rot. Bahnleuchte rot. Rot. Papa, ich verstehe ihn. Carter, Sie haben meinen Befehl nicht befolgt. Das habe ich nicht verstanden, Commander. Wollen Sie das Schiff ruinieren? Wir fliegen durch den Cassini-Engpass und ich bremse dahinter ab. Wie hoch ist die Fehlermarge? Ungefähr so breit wie der halbe Cassini-Engpass. Wir trudeln ziemlich weit aus, Caller. Sehe ich, Commander. Und, Caller? Wir fliegen Korkenzieherbahn. Das muss ja schief gehen. Ach, was? Ich habe alles berechnet. Caller! Sie schneiden sich ab! Bei der Beschleunigung! Caller! Braun, sind Sie wahnsinnig! Nicht abschneiden! Ach, Calder, zurückhalten! Nichts da, Braun! Volle Kraft voraus! Calder, Hände voraus, Commander! Festhalten, Calder! Hold on! Ring, Commander! Aktivieren! Den Abwehrschirm! Was ich nicht verstehe, Commander Pirks, warum schnallte Calder sich ab? Die Situation war doch kritisch. Ich verstehe das nicht. Er wollte an die Hauptüberlastungssicherung. Wieso? Was hat er mit der Hauptsicherung gewollt? Hören wir doch mal rein. Nicht abschneiden! Calder, zurückhalten! Nichts da, Brown! Voller Kampf voraus! Calder, Hände weg von der Hauptüberlastungssicherung, wollte ich sagen. Aber das kapierten sowieso alle, weil klar war, was das bedeutet hätte. Und was hätte das bedeutet? Die Perturbation hätte noch mehr zugenommen. Perturbation? Die Austrudelbewegung, Perturbation. Die hätte weiter zugenommen und wir hätten nichts mehr dagegen tun können. Aber jetzt hatten Sie ja einen Befehl gegeben, Commander Pirks. Ja, aber das war wieder eine Schreck- oder Unfähigkeitsreaktion, wie Sie wollen. Denn noch mehr Beschleunigung bedeutete zwar, dass wir das Schiff vielleicht durch die kassinische Lücke manövriert hätten, und wir haben es ja auch, aber es bedeutete gleichzeitig, dass ich das Leben aller an Bord befindlichen Menschen aufs Spiel setzte. Tatsächlich aber hat es Calder erwischt. Und wir wissen ja inzwischen, was Calder war. Ja, hier klammerte er sich an einem Sessel fest. Die Haut riss ab und darunter war nackter, blanker Stahl. Als die Frau sagte, den Abwehrschirm aktivieren, wusste ich längst, dass wir eigentlich keine Chance mehr hatten. Keine Chance mehr, Commander Pirks. Aber Sie haben es ja richtig gemacht. Nein, nein, Direktor, ich habe es nicht richtig gemacht. Es ist nur gerade noch gut gegangen. Es war ja zu sehen, dass wir mit den Ringen kollidieren müssten. Der Abwehrschirm hat vielleicht das Schlimmste verhütet. Aber das Schlimmste habe ich ja durch meinen Befehl an Brown volle Kraft voraus ausgelöst. Dann ist ja alles okay, Commander Pirks. Nein, Direktor, es ist nicht alles okay. Na wieso denn? Sie sind doch entlastet. Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. Ich meine das mit der Hauptüberlastungssicherung. Warum hat Calder sie ausschalten wollen? Das wissen wir doch, weil er genau wusste, was passiert. Schon, aber man muss es andersherum sehen. Wieso? Weil Calder nicht improvisieren konnte. Und weil er nicht wünschen konnte, letzten Endes überlegen zu bleiben. Also wollte er etwas allzu Logisches tun. Er als nicht linear? Er wollte nicht allzu positiv beurteilt werden. Das hätte zu einer Serienproduktion seines Typs geführt. Und er wollte andererseits nicht allzu negativ beurteilt werden. Sonst hätte ihn seine Firma aus dem Verkehr gezogen. Dann muss Calder also, ich versuche mitzudenken, die Panne mit der zweiten Sonde verursacht haben. Aber wie konnte er denn... Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Es wäre zum Beispiel ganz leicht möglich, Wasser in die Ausschusskammer zu bringen. Da reicht ganz wenig, es gefriert sofort. Um auch nach geöffnetem Ausschussluke den reibungslosen Ausstoß der Informationssonde zu verhindern. Aber das hätte man doch feststellen müssen, das Eis. Nein, nein, Direktor, auch das hat er genau vorausberechnet. Auf den Ausstoß folgt automatisch nach wenigen Sekunden die Zündung der Antriebsraketen. Wenn nun die Sonde im Rumpf des Raumschiffs stecken bleibt, entwickelt das so viel Hitze, dass das Eis sofort schmilzt. Das ist es und Calder wusste das. Und was er noch wusste, dass wir eine wahnwitzige Seitenbeschleunigung bekommen würden. Denn die vergleichsweise kleinen Antriebsraketen der Sonde wirken sich dann wie ein Seitenantrieb aus. Hören wir es uns an. Okay, Commander Pirks. Ich starte die Informationssonde. Block. Block. Die Gurte. Die Schatzsonde klemmt im Ausschussloop. Wie kann denn das wenn passieren? Wenn sie jetzt zündet und doch rausfliegt, kriegen wir eine irre Seitenbeschleunigung. Kannst du Gift aufnehmen, dass die zündet? Und das hier im Cassini-Engpass. Ich gebe Schub mit Höchstbeschleunigung. Na dann, Leben ade. Leben ade? Wer sagt denn das? Das muss doch ein Mensch gewesen sein. Wenn ich mich nicht irre, ist das die Stimme von Thompson. Er muss also ein Mensch sein. Aber darauf kommt es wohl nicht an, nicht in erster Linie. Aber das war doch Ihr Auftrag, die Qualifikation der einzelnen Leute herauszufinden. Die Qualifikation, nicht die Identifikation. Und was ist nun Ihre Meinung, Commander Pirks? Sie meinen das Fazit dieses Testflugs? Ja. Da muss ich sagen, dass die Leute alle tadellos funktioniert haben. Da steckt doch ein Aber drin. Da steckt ein Aber drin, Direktor. Meine Meinung ist, dass die Nichtlinearen in bestimmten Situationen, in denen das auf Intuition, Improvisation und so weiter ankommt, den Menschen unterlegen sind. Aber das festzustellen war nicht meine Aufgabe. Das fiel schon unter Identifikation, nicht unter Qualifikation. Sie nehmen es vielleicht ein bisschen zu genau, Commander Pirks. Ich weiß nicht, Direktor. Sehen Sie, ich bin der Überzeugung, Calder hat mich zu irgendwelchen Befehlen zwingen wollen. Befehlen, die notwendig das Scheitern des ganzen Testflugs zur Folge gehabt hätten. Wieso hätten Ihre Befehle ein Scheitern zur Folge gehabt? Der Testflug ist ja nicht gescheitert. Doch, in gewisser Hinsicht schon. Aber nehmen Sie zum Beispiel Folgendes. Hätte ich in der kritischen Situation den Befehl gegeben, den Ringen auszuweichen und den Saturn anzusteuern, oder anders, sofort zur Erde zurückzukehren, oder aber die dritte Sonde zu starten und so weiter und so weiter. Jeder dieser Befehle hätte unweigerlich die Katastrophe herbeigeführt. Aber Sie haben doch den Befehl gegeben, volle Kraft voraus. Das war später, als Calder die Hauptüberlastungssicherung ausschalten wollte. Nein, der kritische Augenblick lag vorher. Und da habe ich versagt. Dann hören wir uns die Stelle doch noch mal an. Ich verstehe nicht, was Sie da gesagt haben. Da habe ich so gut wie gar nichts gesagt. Ich konnte gar nicht, bei der Beschleunigung. Und was wollten Sie sagen? Alle haben gewusst, was ich gemeint habe. Calder übrigens auch. Na, Commander Pirks, jetzt irren Sie sich, glaube ich. Calder, Sie haben meinen Befehl nicht befolgt. Das habe ich nicht verstanden, Commander. Wollen Sie das Schiff ruinieren? Calder sagt doch hier, er habe Sie nicht verstanden. Calder hat gewusst, was ich meinte. Und was meinten Sie, Commander Pirks? Ich wollte sagen, Calder nicht durch den Ring. Aber bei dieser irren Beschleunigung, da kriegte ich kein vernünftiges Wort heraus. Und Calder hat es leicht zu sagen, er hätte mich nicht verstanden. Hören wir weiter. Bremse leichter ab. Wie hoch ist die Fehlermarge? Unmittelbar darauf erkundigen Sie sich völlig ruhig bei Calder nach der Fehlermarge. Weil nichts mehr zu machen war. Weil nichts mehr zu machen war? Genau das. Und genau darum wollte Calder den Hebel der Hauptüberlastungssicherung zurückreißen. Und da befahlen Sie volle Kraft voraus? Weil ich in diesem Augenblick intuitiv wusste, dass Calder einen anderen Befehl von mir erwartete. Damit ich dann auf dem Bordkontrolltonband mit diesem Befehl ein für allemal festgehalten war. Calder hatte aber nicht berechnet, so genau er alles andere, die ganze Panne und so weiter berechnet hatte, dass ein Mensch in solch einem entscheidenden Augenblick versagen würde. Aber letzten Endes haben Sie doch nicht versagt. Doch, ich habe versagt. Sehen Sie, Direktor, wenn ich den Befehl voll artikuliert und verständlich gegeben hätte, wäre das Unternehmen gescheitert. Aber Commander, solches Grube... Es wäre gescheitert, weil für die Raumfahrt nicht entschieden gewesen wäre, wer nun wie tauglich ist. Also haben Sie völlig richtig gehandelt. Ich weiß nicht, Direktor, denn daran war Calder ja gelegen. Ach, das verstehe ich nicht. Na, Calder wollte doch keine Nummer einer Serienproduktion sein, sondern nur ein unbekannter Nichtlinearer, der so als Einzelner Macht ausüben konnte. Und ich überlege mir, dass den Nichtlinearen auch nicht daran gelegen sein konnte, das Raumschiff mit ein paar Menschenleichen an Bord zur Erde zurückzubringen. Das wäre nämlich eine tolle Reklame für die Firmen gewesen und hätte eine Kettenreaktion in der Produktion von Nichtlinearen ausgelöst. Das hatte mir auch Burns gesagt, dass er daran nicht interessiert sei. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wollen die Nichtlinearen, wenn sie so wollen, lieber den Tod als eine Serienproduktion. Und die wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch ihre Ergebnisse unterbunden werden. Na, genau das wollten die Nichtlinearen erreichen. Aber wenn sie anders geurteilt hätten, hätten die Firmen ja Nichtlineare in Serienproduktion machen können. Darum meine ich ja, dass die Aussagen der Nichtlinearen nicht gestimmt haben. Sie waren nur Taktik. Ich darf Sie an die Passage aus meinem Protokoll nach Erhalt des Briefs da erinnern. Sie wissen doch. Welche Stelle war das? Ich habe sie markiert. Hören wir es uns an. Sondern die einmal geschaffene Situation selbst euch zu Dingen zwingt, die mehr und mehr mit meiner Absicht korrespondieren. Die Gesellschaft umkrempeln. Also wenn das nichts ist, obgleich die ganze menschliche Gesellschaft, die ganze Menschheit... Zu prüfen wäre der Gedanke, ob die Menschheit nicht tatsächlich am besten von einer leidenschaftslosen Instanz umgemodelt werden könnte, sodass es möglicherweise gar nicht sinnvoll wäre, gegen den Nichtlinearen zu agieren. Aber auch diese Überlegung von mir könnte absichtlich ausgelöst worden sein. Ich möchte Ihnen sagen, wie man mich besiegen kann, aber ich fürchte, es ist einfacher, in einer analogen Situation einen Menschen zu besiegen. Der Umgang mit Menschen bereitet mir keinerlei Schwierigkeiten. Das Zusammenleben mit anderen Nichtlinearen würde mir weitaus schwerer fallen. Ich muss diesen Brief beenden. Die historischen Ereignisse werden Ihnen eines Tages Antwort auf die Frage geben, wer ihn geschrieben hat. Vielleicht begegnen wir uns dann einmal und dann werden Sie auf mich zählen können, so wie ich jetzt auf Sie zähle. Ende des Briefes. Protektionsgarantie, wenn dieser Testflug so verläuft, wie Calder es vor... Sagte ich Calder? Naja, so verläuft, wie dieser Brief vorschlägt. Ein Nichtlinearer als Beherrscher der Menschheit. Ein diktatorischer Superzauberlehrling, der immerzu seine Überlegenheit betont. Daraus folgt, dass der Nichtlineare, der diesen Brief geschrieben hat, allen meinen Aktionen, Bemühungen, Entscheidungen von vornherein Misserfolg vorhersagt. Er ist unfehlbar. Ich muss notwendig Fehler machen. Er weiß, wie er sich die Menschheit unterwerfen kann. Verrät mir aber natürlich nichts darüber, wie ich dieses verdammte Schiff, das auch noch Goliath heißt, verrät mir nicht, wie ich das hier und mit solch einer Besatzung schaffen soll und wünscht mir gleichzeitig Erfolg. Sie sagen Taktik, Commander Pirks. Taktik, um was zu erreichen? Meine Aufgabe war doch, die Qualifikation der Jungs zu checken. Und? Also habe ich mich raushalten müssen. Ich war auf die Rolle des Beobachters festgenagelt. Das haben Sie ja auch durchgehalten. Aber dieser Brief wollte erreichen, dass ich Partei nehme. Und der Schreiber dieses Briefes rechnete damit, dass ich Partei nehmen würde. Ja, dass ich gar nicht anders konnte. Weil ich ja irgendwann einmal und schon gar in einer kritischen Situation Befehle geben musste. Aber Sie machen einen Fehler, Commander Pirks. Was sage ich ja die ganze Zeit? Nein, Pirks. So habe ich es nicht gemeint. Was meinen Sie denn? Was Sie sich selbst als Unfähigkeit auslegen, das ist genau das, was die Nichtlinearen nicht wollten. Direktor, wenn das stimmt, dann war meine Aufgabe, die Besatzung zu checken, nur untergeordnet. Gecheckt werden sollte ich. Das sehen Sie falsch, Commander Pirks. Meine Reaktion auf solch eine Testsituation sollte gecheckt werden. Das ist die Wahrheit. Ach, Wahrheit. Das gehört jetzt nicht hierher. Sie haben Ihre Sache gut gemacht. Nein, das habe ich nicht. Und das Problem ist noch nicht gelöst. Und was müsste man nun machen? Das, Direktor, ist nicht mein Problem. Testflug, Hörspiel nach einem Roman des 1921 geborenen polnischen Science-Fiction-Papstes Stanislaw Lem. Hörspielbearbeitung Dieter Hasselblatt. Es sprachen Burkhard Ax, Rudolf-Jürgen Bartsch, Klaus Berner, Walter Jokisch, Peter Lieck, Gerd Mayen, Harald Meister, Dorothea Neukirchen und Werner Runzhagen. Regie Manfred Brückner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1974.